Schatz dieser Welt wiegt die leichte Stunde auf, die das Sein uns schenkt. Heiterkeit erwacht, wenn die Seele ohne Last in das Licht hinein. Gold ist nur Metall, doch ein Herz, das frei von Schuld strahlt, viel heller noch. Unbezahlbar weit öffnet sich der Horizont, dem der ehrlich bleibt. Freiheit ist der Grund, auf dem wahre Freude wächst, fest und Sitz ersetzt jenen Frieden in der Brust, der von innen kommt. Leicht wie Federflausch trägt das reine Wissen uns durch die dunkle Nacht. Wahrer Reichtum wohnt in dem Blick, der offen ist und das Licht nicht scheut. Verblasst vor der Heiterkeit, die im Innern ruht. Ein Gewissen klar ist der höchste Luxus hier unter diesem Stern. Unbezahlbar sein, frei von Schatten, frei von Gier, einfach nur das Licht.